Der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju suchte den Fischereibetrieb Tongchon auf, wo der Fischfang im Winter im vollen Gange ist. Er besichtigte verschiedene Orte des Betriebes und ermutigte die Fischer bei täglichen kollektiven Neuertaten. Vor Ort fand eine Beratung der Mitarbeiter des Fischereiwesens statt und wurden nötige Maßnahmen getroffen. Der Regierungschef besuchte auch die Medizingerätefabrik Myohyangsan und das Kraftwerk Hitson Nummer 2 und Nummer 10 und erwähnte die dringlichen Fragen für die Produktionssteigerung.